Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Das anarchistische Radio Berlin führte 2011 ein Interview mit Milan, einem Genossen der GSAF, durch, der Tschechoslowakischen Anarchistischen Föderation. Dabei ergab sich ein prägnantes und spannendes, aber durchaus auch subjektives Bild einer jungen anarchistischen Bewegung in Osteuropa, das wir euch nicht vorenthalten möchten. I'm going to tell something about anarchism in Czech Republic. Ich werde zunächst etwas über den Anarchismus in der Tschechischen Republik erzählen. Das Thema ist jedoch viel zu breit, um es ausführlich besprechen zu können. Daher werde ich mich auf einen kurzen Abriss seit den 90ern beschränken und dann etwas zur 15-jährigen Geschichte der Tschechoslowakischen Anarchistischen Föderation sagen. Initiativen, die sich anarchistisch nannten, fanden im Laufe der jüngeren Geschichte in vielen Gebieten der Welt, besonders nach dem Ersten Weltkrieg, öffentliches Gehör. In Europa sind vor allem anarchistische Aktivitäten im Spanischen Bürgerkrieg bekannt, aber mindestens als Idee war der Anarchismus auch in den übrigen europäischen Staaten verbreitet. Horst Stohwasser schreibt in seinem Buch Freiheit pur: In vielen Ländern können die Libertären jetzt legal auftreten und ihre Ideen öffentlich verbreiten. Allenorts entstehen Gruppen, Zeitungen, Föderationen. In Bulgarien, Portugal, Österreich, Polen und der Tschechoslowakei verschafft sich der Anarchismus zunehmend Gehör. Und überall das gleiche Bild. Die erste Euphorie über die russische Revolution verfliegt, gefolgt von einem Prozess der eigenen Konsolidierung, der schon bald an die Grenzen stößt, die ein neuer Gegner diktiert. Der Faschismus. Die anschließenden politischen Umbrüche ließen dem Anarchismus wenig Platz, bis in den 1960er Jahren emanzipatorische Bestrebungen wieder sichtbar wurden. In der Tschechoslowakei begann der Aufschwung erst nach der Überwindung des Staatssozialismus 1989. Well, there was actually almost no public outcome of anarchists before so-called Velvet Revolution. Vor der sogenannten Samtenen Revolution, dem Zusammenbruch des bolschewistischen Systems 1989, tauchten Anarchistinnen praktisch nicht in der Öffentlichkeit auf. In gerade mal 3 Jahren entwickelte sich jedoch aus dem Stand eine lautstarke anarchistische Bewegung. Eine Gruppe um die Tschechische Anarchistische Vereinigung begann 1992 mit der Herausgabe der Zeitschrift A Contra, die bis heute als wichtigste anarchistische Zeitschrift in Tschechien gilt. Bald kam auch die Zeitschrift Autonomie heraus. 1992 selbst gab es eine ganze Reihe erfolgreicher Aktionen, darunter der Angriff auf den Prager Opernball, eine erfolgreiche 1. Mai-Demo, die Zurückschlagung eines Nazi-Angriffs und die Störung eines umstrittenen Pferderennens durch radikale UmweltschützerInnen und TierrechtsaktivistInnen. Controversial horse race by radical environmentalists and animal rights activists. Nach einem Streit tschechischer und slowakischer PolitikerInnen kam es 1993 zur Spaltung der Tschechoslowakei in 2 unabhängige Staaten, die Tschechische Republik und die Slowakei. In next years there were established quite many anarchist organizations, how I mentioned, group around the magazine A Contra. In den nächsten Jahren etablierte sich eine ganze Reihe an anarchistischen Organisationen, unter anderem die bereits erwähnte Gruppe um die Zeitschrift A Contra, die von 1991 bis 1995 erschien und dann später noch einmal von 1998 bis 2008. Die Zeitschrift wurde sogar neben kommerziellen Zeitungen an den Kiosken verkauft. 1995 wurde die Tschechische Anarchistische Föderation gegründet, die später in Tschechoslowakische Anarchistische Föderation umbenannt wurde. Aus dieser Föderation spaltete sich eine anarcho-syndikalistische Föderation ab, die als Föderation sozialer Anarchistinnen versuchte, subkulturelle Themen hinter sich zu lassen und sich mehr der arbeitenden Bevölkerung zuzuwenden. Mit Ora Solidarita entstand eine weitere anarcho-syndikalistische Gruppe, die später plattformistisch wurde. Und es gab auch die ersten Besetzungen, mit denen die Leute versuchten, Freiräume zu schaffen. Dazu gehört auch die erste ernsthafte Besetzung, 1990 das besetzte Haus Socholka in Prag, das später legalisiert wurde. Andere ebenfalls sehr bekannte Besetzungen waren Ladronka und Milada, die 1998 besetzt wurden. Very known squads Ladronka and Milada were built up in 98. Es gibt einen ganz spannenden Dokumentarfilm zum Thema Hausbesetzungen in der Tschechischen Republik, der auch online verfügbar ist. Den Link zu Squad Wars findet ihr auf unserem Blog. Die Webadresse gibt's am Ende der Sendung. Die anarchistische Bewegung in Tschechien speiste sich aber auch aus weiteren Quellen. I must say that anarchism in Czech has got always deep eco-anarchists. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass der Anarchismus in Tschechien starke öko-anarchistische Wurzeln hat. Gleich zu Beginn gab es viele Anarchistinnen, die sich in Gruppen wie Earth First oder Animal Liberation Front bewegten. Es gab verschiedenste Zeitschriften und am Ende der 90er kam auch eine Reclaim the Streets Gruppe dazu. The end of 90s also Reclaim the Streets. In 1998 gab es mit der Global Street Party, einer Demo in Prag als Teil eines globalen Events, den ersten großen Protest gegen die Globalisierung des Kapitalismus in Tschechien. Zahlreiche Fensterscheiben multinationaler Konzerne gingen zu Bruch und die Demonstration endete mit massiver Polizeibrutalität. Der Protest war dennoch ein Erfolg, da die Massenmedien damals zum ersten Mal überhaupt anfingen, die Probleme der Globalisierung zu thematisieren. Anschließend fanden viele Streetpartys statt. In Prag, in Brno, in Bratislava. Die größte solche Veranstaltung fand vermutlich 1999 in Prag statt. Es nahmen 6000 Aktivistinnen teil und dabei wurde sogar die US-Botschaft angegriffen. US Embassy. Diese Musik, kombiniert mit Tänzerinnen und dem Konzept des Tactical Frivolity, bildeten die Grundlage für ein Aktionskonzept, das während des IWF-Weltbank-Gipfeltreffens 2000 in Prag zum ersten Mal große Anwendung fand: Pink and Silver. Das Ziel der Gruppen ist Selbst- und Fremdempowerment und die Darstellung kreativen und öffentlich vermittelbaren Protests. In those years there was also quite a huge May Day. 1999 gab es auch eine relativ große 1. Mai-Demo. Diese fand, wie gewohnt, auf einem Platz mit dem Namen Shooters Island statt. Der Fokus der Aktivitäten lag zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits auf die Vorbereitung eines Zusammenschlusses mit dem Namen INPEC, Initiative gegen wirtschaftliche Globalisierung, die angelehnt war an PGA, People's Global Action. Dieser Zusammenschluss organisierte eine Kampagne gegen den Internationalen Währungsfonds, IWF, und die Weltbank. Außerdem organisierte es den Gegengipfel in Prag im Jahr 2000. Und Kontrasummit in 2000 in Prag, ja. Thank you. summit of world leaders was disrupted in the streets. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs wurde massiv auf der Straße gestört. Die tschechische Bewegung hatte durch diese ganzen Aktivitäten viele Erfahrungen gesammelt, die es ihr ermöglichten, ein solch großes Event zu organisieren. Was uns jedoch nicht gelang, war das Thema der Globalisierung in Beziehung zu setzen mit den Lebensbedingungen der ganz normalen Leute. Und ich glaube, hier findet sich auch ein ganz großes Problem der tschechischen Bewegung, die fehlende Motivation, mit den älteren Generationen ins Gespräch zu kommen. Not enough motivation to speak to generation of its fathers and mothers. Later on there was adopted anti-Maoist agenda since mit dem beginnenden Krieg gegen den Terror wurde der Fokus nunmehr auf die antimilitaristische Arbeit gelegt. Der wichtigste Punkt war die Einrichtung einer gemeinsamen Anti-NATO-Plattform mit anderen anarchistischen Gruppen aus Osteuropa. Der Schlusspunkt dieser Kampagne war eine Demonstration gegen den NATO-Gipfel in 2002. Die antimilitaristische Arbeit wurde auch während des Irakkriegs fortgesetzt, aber dieses Mal war die Bewegung deutlich geschwächt. Die Aktivistinnen der ersten Stunde waren langsam erschöpft und viele von ihnen zogen sich zurück. Es gab verschiedene Gründe dafür. Aber die bereits erwähnte fehlende Kommunikation mit älteren Generationen war auch hier ein Problem. Der Bewegung gelang es darüber hinaus nicht, sich außerhalb des Aktivistinnen-Ghettos zu etablieren. Der Kern der Bewegung war stets auf Prag ausgerichtet. Es waren daher immer wieder dieselben Leute, die die Events organisierten. Und es waren immer dieselben Leute, die zu den Events kamen. Die Krise betraf auch den NGO-Sektor. Das letzte große Event war eine Demonstration gegen soziale Ausgrenzung. Gleichzeitig war dies eine Reaktion auf die stärker gewordene Neonazi-Szene. Die Antifa hatte zu dieser Zeit ihre Taktik geändert und setzte auf direkte Intervention vor Ort, basierend auf einer groß angelegten Observation. Einen großen Einschnitt bedeutete die Reform des Polizeigesetzes, die die Vermummung auf Demonstrationen verbat und darüber hinaus den Einsatz von Tasern erlaubte, sowie Hausdurchsuchungen ohne richterliche Erlaubnis. Aktivistinnen reagierten darauf mit dem Aufbau stärkerer lokaler Gruppen mit lokalen Aktivitäten, wie Filmclubs, Workshops, Ausstellungen, direkten Aktionen. Das bevorzugte Mittel zur Verbreitung von Ideen wurden große Festivals, die Kultur mit Politik kombinierten. Es gab auch weiterhin Demonstrationen, allerdings nur klein und auf lokaler Ebene. But there are also some demonstrations, but only small one at the local level. Die angesprochene Tschechoslowakische Anarchistische Föderation ist Mitglied in der Internationalen der Anarchistischen Föderationen, IFA, die 1968 im italienischen Carrara gegründet wurde. In der IFA sind 9 hauptsächlich europäische anarchistische Föderationen organisiert. Im deutschsprachigen Raum vertreten ist das Forum deutschsprachiger Anarchistinnen, das seit 1991 Teil der IFA ist. Milan engagiert sich unter anderem für die CSAF und gibt daher einen ausführlichen Einblick in ihre mehr als 15-jährige Geschichte. Czechoslovak Anarchist Federation, well, it's, this organization, die Föderation setzt sich zusammen aus lokalen Gruppen und Einzelpersonen, die anarchistischen Ideen anhängen. Es handelt sich um eine Organisation von ArbeiterInnen, Studierenden und Arbeitslosen, die gemeinsame anarchistische Prinzipien propagiert. Dazu gehören der Föderalismus, eine Selbstorganisierung von unten, die Abwesenheit von Hierarchien und Ungleichheiten. Die CSAF setzt sich für eine freie und selbstorganisierte Gesellschaft ein, deren Grundlage selbstorganisierte Regionen und eine selbstverwaltete Produktion sind. Die Föderation wurde 1995 von den HerausgeberInnen der anarchistischen Zeitschrift Freier Geist gegründet. In der zweiten Ausgabe riefen diese in einem Kommuniqué zur Gründung der Föderation auf. 1997 kam eine Gruppe slowakischer Anarchistinnen hinzu, weswegen sie in Tschechoslowakische Föderation umbenannt wurde. In den beiden darauf folgenden Jahren kristallisierten sich zwei wichtige autonome Strömungen innerhalb der Föderation heraus, eine anarchosyndikalistische und eine öko-anarchistische. Beide gaben eine eigene Zeitschrift heraus, Syndicalista und Gegen den Strom. Im Herbst 1997 verließen einige Anarchosyndikalistinnen die Organisation und gründeten die Föderation Sozialer Anarchistinnen, FSA. Die Zeitschrift Freier Geist wurde eingestellt, weswegen die GSAF begann, ihre Zeitschrift Existenz herauszugeben, während die FSA eine Zeitschrift mit dem Namen Freie Arbeit herausgab. Existenz kam von 1998 bis 2002 heraus. In diesem Zeitraum gab es 14 Ausgaben, in denen hauptsächlich Themen wie Globalisierung, Militarismus, Repression und praktischer Anarchismus diskutiert wurden. Die Föderation organisierte alljährlich eine traditionelle 1. Mai-Demonstration, die an den Kampf um den 8-Stunden-Tag erinnert. Sie fanden auf dem traditionell dafür genutzten Platz Shooters Island in Prag statt. Die GSAF beteiligte sich auch an der Global Street Party 1998 in der Tschechischen Republik, die, wie bereits erwähnt, der erste massive Protest gegen die Globalisierung des Kapitalismus war. Unsere Föderation finanzierte sich früher durch Solidaritätskonzerte. 2009 haben wir Mitgliedsbeiträge eingeführt. Ein wichtiges Thema für uns war vor einiger Zeit der öffentliche Transport. Wir lancierten eine Kampagne zur Sicherung des regionalen Transports und gegen die Erhöhung der Fahrpreise. Als Föderation entwickelte die GSAF ein eigenes Konzept zur Einführung eines kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs. Neben der wichtigsten Zeitschrift gab es auch andere regelmäßige Publikationen, wie zum Beispiel Tunnel, Work, From Below, Passed Away und Exhaust. Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag auf dem Erfahrungsaustausch. Zu Bildungszwecken wurden Workshops organisiert. Auch die Verbreitung von anarchistischen Werken kann zur Verbreitung des Wissens um den Anarchismus beitragen. Aber in 15 Jahren wurde nur ein Buch herausgegeben. Die GSAF war im vorher bereits erwähnten Bündnis INPEC involviert, das eine Kampagne gegen IWF und Weltbank organisierte. Neben dem Anti-NATO-Bündnis in 2002 und einer antimilitaristischen Kampagne während des Irakkrieges organisierten wir auch die Hilfe für politische Gefangene im Anarchist Black Cross, ABC. We also organize support for political prisoners, Anarchist Black Cross. Wie die GSAF Anfang 2012 berichtet, gab es im Jahr 2011 glücklicherweise keine ernsthaften Repressionsfälle gegen Anarchistinnen in den beiden Ländern, weshalb sich die Aktivitäten ihrer ABC-Gruppe hauptsächlich auf die Unterstützung von Fällen in anderen Ländern konzentrierte: Griechenland, Belarus, Russland, Großbritannien. Neben Soli-Events, zum Beispiel für ABC Moskau, gab es eine Reihe von Konzerten in verschiedenen Städten in Tschechien und der Slowakei. The main communication channel is the daily actualization. Unser wichtigstes Kommunikationsmedium ist aktuell unsere täglich aktualisierte Webseite. Heutzutage konzentriert sich die Arbeit auf drei Projekte. Die Zeitschrift Existenz richtet sich an Menschen, die bereits mit anarchistischen Gedanken vertraut sind, Menschen aus dem anarchistischen Umfeld. Unsere Zeitung Stola ist für die Verteilung auf großen Kulturevents gedacht. Und dann haben wir mit der sogenannten A3 noch eine Wandzeitung, die wir auf den Straßen plakatieren. Wir haben eine Zusammenstellung unserer langjährigen Aktivitäten in Form einer Broschüre erstellt. Bei Interesse könnt ihr euch gerne im englischsprachigen Bereich unserer Webseite umgucken, unter www.csaf.cz. Das ist alles. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. CSAFCZ. That's all. Thank you for your attention. Fašisti na výběr! Dobro či zlo, daj si vlastní směr. A láska, mír, a násilí. Alle Links zur Sendung finden sich auf dem Blog des Anarchistischen Radios Berlin unter aradio.blogsport.de. Noch einmal aradio.blogsport.de. Die Musik stammt von den tschechischsprachigen Punkbands VAP und Spots. Yeah.